Denn jeder weiß, dass es Wunder gibt. Vor langer Zeit hat man sie gebaut, die sieben Wunder der Welt. Babylon war ein Traum aus Gold, wo jeder Stein ein Geheimnis war. Der Weg dorthin ist vom Winde verweht. Und man erzählt davon, dass man einmal erträumt, den Turm zu Babel. Doch der Traum davon ist schon lange zerstört und vom Winde verweht. Weil ein Traum ist.